Ich musste lachen, als ich eine Studie des Forschers Bernhard Christoph aus dem Jahr 2008 gelesen habe, der sich fragte, was fehlt bei Hartz IV? Er ließ arbeitslose Menschen zuerst einschätzen, welche Dinge sie in einem Haushalt wichtig finden und fragte sie dann, welche davon in ihrem Haushalt tatsächlich vorhanden seien. Die Frage nach der Wichtigkeit ist insofern lustig, als die Forscher damit Störfaktoren durch persönliche Präferenzen aussortieren wollten. Es könne ja zum Beispiel sein, dass manche Menschen aus Umweltschutzgründen kein Auto haben wollten. Dass aber Menschen, die in Armut leben, eine ganz klare Hierarchie der Güter benennen, in der trockene Wände unbedingt wichtig sind, monatliche Restaurantbesuche hingegen überhaupt nicht wichtig, schien die Forscher fast zu überraschen. Arme Menschen wählen nicht, denn man muss sich leisten können, eine Wahl zu haben. Sie können nicht priorisieren, ob ihnen ein Wasserkocher oder eine Mikrowelle wichtiger ist. Sie wissen nur, dass sie unabhängig davon, was ihre Prioritäten wären, beides nicht einfach neu kaufen können, wenn es kaputt geht. Die Botschaft der Arbeitslosigkeit ist: Dir steht höchstens das Allernötigste zu.